Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ach, Moment. Es regnet sich gerade wieder ein, man gähnt sich wieder ein. Ach, obwohl es war heute, ich muss sagen, es war tagsüber relativ gut. Achso, habe ich schon gesagt, wir haben 21 Uhr und 54 Minuten und ein paar Sekunden. Wir haben Freitag. Ja, wir haben Freitag, den 23. So, ich muss mal ganz kurz gehen. Das ist ein bisschen knistert hier. Ich habe meine Kamera zugeklebt, damit das mit dem Bild hier besser klappt, mit dem Friday for Future. Ich glaube, es knittert ein bisschen. Ne? So, ja, Freitag und ja, regnet gerade wieder. War heute beim Sport und ein bisschen durch den Wind. Sechste Tag, wo ich nicht rauche. Hab so ein klein bisschen Schmacht, ne? Hab mir eine Dose Bier getrunken und so und da fehlt das einem so, also mir ein bisschen und alles nicht so einfach. Ja, vor ein paar Tagen war der Geburtstag von meiner Mama. Ja, und sie ist ja kurz nach ihrem Geburtstag auch verstorben. Und ja, ist jetzt auch am 26. der Todestag. Und ja, was haben wir eigentlich heute? Heute haben wir den, ich weiß gar nicht, was haben wir denn heute für ein Datum? Den 23. habe ich heute. Ja. Wie schnell auch die Zeit vergeht und ja, meine Ex ist immer noch nicht aufgetaucht bei Facebook, aber ich sehe sie ab und zu mal in der Stadt und so und so. Alles sehr, sehr, sehr traurig und wie das alles hier abgelaufen ist, habe ich mich auch mit meinem Therapeuten drüber unterhalten. Dass ich ja, damals den Fehler gemacht habe, den Vaterschaftstest, den ich ja machen wollte, den ich auch genehmigt gekriegt habe, dass ich den, ja, ich habe den ja zurückgezogen, weil, Moment, meine liebe Ex, total entrüstet war. Wie kannst du das nur machen? Und zu dem Zeitpunkt hatten wir uns ja schon getrennt, zum wiederholten Male. Oder vielmehr sie hatte sich getrennt. Ich hatte mich nicht getrennt. Und nimm den Vaterschaftstest zurück und dann kommen wir wieder zusammen. Ja, zurückgenommen und ja, ein paar Tage später wieder Schluss gemacht. Ne? Aber sollte ich mal irgendwann mal doch mal was im Lotto gewinnen, dann werde ich den Vaterschaftstest wieder machen, weil ich muss es wissen. Ich muss es wirklich wissen, für mich selber. Weil er hatte am Anfang rote Haare. Ja, und rote Haare hatte ihr Ex. Und mittlerweile war er dann blond und also von den Fotos, die ich so auf Facebook gesehen hatte und ja, die, hab schon wieder den Faden verloren, die ich auf Facebook gesehen hatte und danach waren ja keine mehr da und ja, ist jetzt, was waren das, 26.01.2009. geboren, das heißt, Kopfrechnen schwach, ja. 13, ne? 13, 22? Aber, muss man, soll ich mal Licht anmachen hier? Moment mal ganz kurz. Schauen wir mal ganz kurz hier. 10, 20. Ich habe irgendwie den totalen Durchhänger. Irgendwie. Wir haben noch 2022. Oder bin ich jetzt bescheuert? Genau, 2022. 1 ist 10, 20, 13, ne? 13. Weil ich kriege ja wieder Kopfschmerzen. Ich kriege schon wieder Kopfschmerzen. Vielleicht habe ich ja Glück, es ist ein Gehirntumor und dann habe ich es alles hinter mir, den ganzen Krotz. Das ist so. So schlimm ist das. Ja, wie gesagt, die Zeit kann mir keiner, nie, nie, niemand mehr wiedergeben. Ne? Vor allen Dingen, ich habe ja auch seinen Konterfei mir auf den Arm tätowieren lassen. Ne? Was würde jetzt passieren, sollte jetzt ich doch nicht der Vater sein? Ne? Deshalb, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, ist nur so ein paar Gedankengänge von mir im Moment. Und ja, wie gesagt, heute beim Training gewesen und relativ früh heute sogar. Ich war um 8:30 da. Normalerweise fahre ich erst um 9 oder 10 Uhr hier los. Naja, mal morgen mal gucken, wie das Wetter wird. Im Moment ist es wieder am Regnen noch und noch. Erwarte ein paar, oder was heißt, ich hatte mir einen Kopfhörer bestellt und habe aber dann erst später gesehen, den hatten sie auch in Weiß und ich hatte den in Blau bestellt. Dann hatte ich dann heute Retoure direkt gemacht und dann den nochmal in Weiß bestellt, weil ich finde, das in Weiß ist irgendwie schöner. Weiß und Schwarz sind ja so die. Sind ja so die Standardfarben und ich muss mal ganz kurz was gucken. Ja, Moment, doch, ich bin verbunden. Sind ja so die Standardfarben und ja, ruckzuck ist das Jahr auch schon wieder vorbei. Ne? Also jetzt der Monat ist nächste Woche vorbei und dann in 3 Monaten ist schon wieder Weihnachten, ne? Und Wahnsinn, also wir hatten auch ein, also von meinem Empfinden her, einen relativ schönen Sommer gehabt hier. Ne? Also auf jeden Fall hier in Oldenburg, Niedersachsen, war relativ. Also ich fand es schön, also die haben ja auch in Nachrichten gesagt, Moment, die hatten ja auch in den Nachrichten gesagt, der heißeste Sommer laut Wetteraufzeichnungen, Aufzeichnungen, ne? Aufzeichnungen, Aufzeichnungen, keine Ahnung. Aber ich habe ja schon mal gesagt, das haben sie jetzt die letzten Jahre ja immer schon gesagt, das ist der heißeste, heißeste, heißeste. Und es wird halt von Jahr zu Jahr wärmer. Der Klimawandel ist nicht mehr aufzuhalten, das ist. Also ich würde es gerne, ich würde gerne wissen, so wie es ja in 100 Jahren, 2, 3, 4 oder in 1000 Jahren, ne, ob es dann die Welt überhaupt noch gibt oder ob wir uns dann schon in die Luft gesprengt haben. Also das würde mich schon interessieren. So in 500 Jahren, so wie würde es aussehen? Und weil die Technik geht ja ratzi fatzi immer weiter voran und ja, ich muss mal eben gucken, was kann ich eigentlich hier noch so drücken hier. Da ist das. Ihr Profil, du kannst immer nur eine Umfrage aktiv sein. So, kann ich eine Umfrage starten hier? Hier Lounge, was? Achso. Ja, was kann ich da jetzt eingeben? Ich habe gerade eine Umfrage gestartet, die geht irgendwie eine Minute. Kann ich da irgendwo drauf tippen? Achso. Aha, okay. Keine Ahnung. War irgendwie jetzt nicht hier so. das, was ich machen wollte. Naja, egal. Und ja, Jahr ist schon wieder fast vorbei und alles irgendwie sehr kontraproduktiv und das Schlimme ist halt, wenn Facebook mir irgendwelche Sachen da zeigt, so Erinnerungen vor 10 Jahren und ich habe ja zwei Profile mit meinem Namen. Hier, das ist übers Handy und das eine komme ich nur in meinem Computer drauf. Und ich war ja damals bei StudiVZ, glaube ich, ne? StudiVZ. Bis meine Ex dann damals gesagt hatte, ich bin bei Facebook. Ich kannte das gar nicht, ne? Also ich bin eigentlich von Facebook von Anfang an dabei und auch schon tausendmal gesperrt worden. Ja, und also eigentlich ist ja Facebook, braucht man das? Also ich habe mir damals ein Handy oder ein Smartphone nur gekauft. Ich hatte noch so ein alles Bananending, ne? Also ich habe mir eigentlich nur ein Smartphone gekauft für Facebook, ne? Also würde es kein Facebook geben, dann hätte ich auch kein Smartphone, weiß ich nicht, weil ich mache damit nichts viel, nicht viel, ne? Vielleicht mal ein YouTube-Video gucken oder mal über WhatsApp was schreiben, aber WhatsApp gehört ja mittlerweile auch zu Facebook und ja, irgendwie dieses Meta, Facebook soll ja oder heißt schon Meta, aber steht immer noch Facebook drauf und ist eigentlich die gleiche Funktion wie sonst auch und deshalb und ja, also wie gesagt, ich wohne ja direkt unterm Dach hier und so die Regentropfen, die an mein Fenster klopfen. Melancholie. Na gut, ihr Banausen, Freunde der Sonne, Freunde der Nacht. Ne? Und schönes Wochenende, lasst es ruhig angehen und ja. Also ich hätte ja voll Bock auf eine Zigarette, aber dann. Morgen habe ich eine Woche um, also irgendwann werde ich bestimmt wieder anfangen, so wenn man irgendwie am Strand liegt, Dose Bier in der Hand oder nach dem Sex. Deshalb ist es immer gut, wenn man eine Freundin hat, die nicht raucht. Deshalb, das ist so. Naja, so, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt kurz nach 22 Uhr und ja. Aber keinen Bock jetzt noch irgendwie einen Film anzumachen oder ich versuche jetzt ein bisschen zu schlafen und ich sage immer, warum soll ich die Nacht zum Tag machen? Ne? Sag, wenn ich jetzt ein Mädel hätte, Freundin, keine Ahnung, rumknutschen oder halt telefonieren, ne? Und telefonieren, telefonieren. Und aber so werde ich noch ein bisschen den Regentropfen lauschen und dann. Weil es wirkt sehr beruhigend. Und dann kann man dabei dann richtig gut einschlafen. So, jetzt mal gucken, ob ich das später für meinen Podcast. Ja, ich werde das für meinen Podcast hochladen. Hab ja nichts zu tun. Auf Oldenburg, deine Stadt. Und dann. Nur über das Handy ist das immer so ein bisschen so kompliziert. Weil man auf dem Computer hochladen, runterladen, dann einloggen, das ist dann. Umwandeln, wieder auf das Handy draufziehen, dann auf Spotify hochladen. Deshalb versuche ich das direkt immer hier über das Handy hochzuladen. Okay, Freunde der Sonne, Freunde der Nacht, bleibt mir gewogen. Thank you for listening, thank you for watching. Have a nice day. Man sieht und hört sich auf Facebook oder bei Apple iTunes oder bei Spotify oder wo auch sonst immer. Ne? Bleibt mir gewogen und ja, im Moment gibt es nichts, doch es gibt schon viel, aber das ist im Moment noch zu privat. Da werde ich die nächsten Tage nochmal drüber schnacken. Ne? Okay, ich bin raus. In diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen.